Der Sozialwissenschaftler Albert Hirschman hat argumentiert, dass ein Grundeinkommen zwar Exit ermöglichen würde, jedoch nicht Voice. Dass also Menschen ungeliebte Jobs verlassen könnten, weil sie weniger Angst vor dem finanziellen Abstieg haben müssten, dadurch aber noch keine Stimme hätten, keine Möglichkeit der Mitsprache. Sie wären Verwaltungsgegenstände, so wie es Arbeitslose schon heute sind. Vielleicht weniger überwacht als Hartz-IV-Empfänger, aber trotzdem weit weg von denen, die arbeiten, ähnlich den Leprakranken in den Aussonderungshäusern des Mittelalters. Diejenigen, die ausschließlich vom bedingungslosen Grundeinkommen leben würden, hätten keine kollektive Identität, keinen geteilten politischen Willen. Es würde sich also im Vergleich zu Hartz IV nicht viel ändern. Denn dazu müsste zunächst ein kultureller Wandel stattfinden, der das Nichtstun, das Dasein ohne Beruf, genauso schätzt wie den Gelderwerb. Einen solchen Wandel wird das Grundeinkommen nicht herbeiführen. Deshalb ist es schlicht eine Idee zur Vereinfachung der Verwaltung der Armen.